meine Lady, und ich wär dein reicher Kavalier. Träum von einem Märchen, dass wir zwei ein Pärchen, und das Glück klopft leis an unsere Tür. Ist die Welt auch heute noch so grau? Einmal wird ja doch der Himmel blau. Drum träum ein kleines Baby, du wärst eine Lady und ich wär ein reicher Kavalier. Thank you.